autofreie Städte, Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas. Klimaneutral bis 2030. Was sich für die meisten Menschen vollkommen verrückt anhört, ist für sie eine Agenda, die es umzusetzen gilt, koste es, was es wolle. Rücksichtslos und radikal terrorisieren sie Autofahrer, zerstören Kulturgüter, greifen Industrieanlagen an und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. April 2023, Berlin. Armut ist politisch gewollt. Mitten im Regierungsviertel, dem Zentrum der Macht, haben Anhänger der Extinction Rebellion ihre Zelte aufgeschlagen. Sie bereiten die sogenannte Frühlingsrebellion vor. Neben Demonstrationen sind auch strafbare Aktionen geplant. Damit sollen mehr Maßnahmen für den Klimaschutz erpresst werden. Zwei Wochen später, St. Thomaskirche. Mit Bannern und Transparenten macht die letzte Generation auf sich aufmerksam. Begleitet von der Polizei zieht sie durch Berlins Straßen. Ihre Forderungen: Tempolimit 100 landesweit, 9-Euro-Ticket und Klimaneutralität bis 2030. Die Wissenschaft hat es klar berechnet, dass wir auf eine 3 bis 4 bis 5 Grad wärmere Welt zusteuern, wenn wir jetzt nichts ändern. Und das bedeutet ja, die Erwärmung der globalen Jahresdurchschnittstemperatur im Verhältnis zum vorindustriellen Niveau. Und das bedeutet eben eine Veränderung aller Ökosysteme. Ihrer Meinung nach muss die Politik die selbstgesteckten Klimaziele endlich einhalten. Dabei soll ein Gesellschaftsrat helfen, wie ihn auch Extinction Rebellion fordert. Wie stellt sich die Klimabewegung dieses Gremium vor? Per Losverfahren werden Menschen, unabhängig von Beruf, Herkunft und Bildung, zu Ratsmitgliedern bestimmt. Die 160 Auserwählten bekommen dann eine Schulung von vermeintlichen Experten, um auf den gleichen Wissensstand zum Klimawandel gebracht zu werden. Wenn wir so weitermachen, wird es unser Leben heftigst beeinträchtigen. Und dann haben wir keine Zeit mehr, das zurückzudrehen. Wir haben jetzt gerade noch Zeit, das zu ändern. 24. April 2023. Chaos auf Berlins Straßen. Die letzte Generation legt mit Sitzblockaden mehr als 30 Verkehrsknotenpunkte der Hauptstadt lahm. Über 17 Rettungswagen der Feuerwehr stecken an diesem Tag im Stau. Sie werden daran gehindert, Leben zu retten. Was geht in den Köpfen der Straßenkleber vor? Hallo, 15 Krankenwagen waren am Montag blockiert. Heiligt der Zweck immer noch die Mittel? Dazu möchte ich leider nichts sagen. Die meisten kommen aus gut situierten Elternhäusern. Nicht wenige haben mit psychischen Problemen zu kämpfen. Viele sind in der schwulen, Transen- und Lesben-Szene aktiv. So zum Beispiel Tatio Müller. Im Oktober 2022 schrieb er nach einem tödlichen Fahrradunfall, bei dem die Feuerwehr wegen einer Straßenblockade zu spät zum Einsatzort kam: Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Auch wenn er den Twitter-Post später bedauerte, zeigt sich hier, wie skrupellos die selbsternannten Klimakämpfer mit ihrem Denken sein können. Nicht nur der Aktivismus, auch das Privatleben des Tatio Müller gleicht einem Trümmerfeld. Diese Aufnahmen zeigen ihn bei schwulen Sexpartys auf Drogen, aufgenommen von einem Reporterteam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Müller, der angeblich Politikwissenschaft studierte und auch bei Ende Gelände sehr aktiv ist, gibt zu, an einer ADHS-Störung zu leiden. Auch Greta Thunberg, die größte Ikone der Klimabewegung, leidet seit ihrer Kindheit unter dem Asperger-Syndrom, einer Form des hypersensiblen Autismus. Dr. Stefanie Elsässer promovierte am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie in Köln und erklärt, warum die Klimabewegung so gefährlich ist. Diese Jugendbewegungen, die wir so kennen, so angefangen mit den Halbstarken und später die Punker, ganz wichtig auch No Future. Da fing das ja schon an. Auch ein bisschen gesteuert, ideologisch gesteuert vom Club of Rome in den 68ern. Gab es aber auch immer die Popper, die Wafer, dann gab es die Gruftis. Und dann haben sich ja Jugendbewegungen auch fortgesetzt, die Nachfolgebewegung der Gruftis oder Gothics. Und so zieht sich das ja durch bis heute. Und das ist auch eine Bewegung, das ist die Klimabewegung. Und sehen wir da Gefahren? Insofern ja, weil sie doch auf die Klimaagenda aus meiner Sicht reinfallen und sie nicht mehr hinterfragen. 23. Oktober 2022, Potsdam. Zwei Jugendliche der letzten Generation beschmieren mit Kartoffelbrei ein wertvolles Gemälde von Monet im Potsdamer Museum Barberini. Menschen sterben! Wir sind in einer Klimakatastrophe! Es entsteht der Eindruck, dass hier geistig Verwirrte am Werk sind. Sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde? Was die Aktion zur Rettung des Klimas beitragen soll, bleibt unklar. Dass die Wissenschaft sagt. Doch was treibt die jungen Menschen zu solchen Taten? Eine Antwort lässt sich womöglich beim Weltklimarat, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, finden. Dieser beschwört schon seit Jahrzehnten immer neue Weltuntergangsszenarien. Überschwemmungen, Dürren, Stürme, Hitzewellen, alles wird schlimmer. Schuld daran, das vom Menschen gemachte CO2. Solche Prophezeiungen versetzen vor allem Jugendliche in panische Angst. Angst frisst Hirn und lässt Menschen irrationale Dinge tun. Besonders bei psychisch instabilen Persönlichkeiten fällt dieser Samen auf fruchtbaren Boden. Sie sind anfälliger dafür, sich zu radikalisieren. Sie neigen zu extremistischen Handlungen. Das liegt daran, dass sie davon überzeugt sind, zu 100% überzeugt sind, tatsächlich etwas Gutes für die Welt zu tun. Doch wie seriös sind die Aussagen des IPCC wirklich? In ihrem Sachstandsbericht 2007 nannte es die Organisation sehr wahrscheinlich, dass die Himalaya-Gletscher in rasender Geschwindigkeit abschmelzen und bis 2035 weitgehend verschwunden sein würden. Doch das erwies sich als Alarmismus. Für die Prognose gab es nämlich nur eine einzige fragwürdige Quelle. Ein Interview im populärwissenschaftlichen Magazin New Scientist. Beweise, Fehlanzeige. Sogar der WWF stufte die Vorhersage wenig später als falsch ein. Auch anderweitig sind Forscher aus dem IPCC-Umfeld schon unangenehm aufgeflogen. 2009 wurde eine Mail-Korrespondenz der Climatic Research Unit der East Anglia Universität gehackt. Der Inhalt hätte brisanter nicht sein können. Es ging um die Manipulation von Temperaturkurven, die Unterdrückung unliebsamer Daten und den Ausschluss kritischer Kollegen. Diese Verschwörung ging als Klimagate in die Geschichte ein. Schon 2001 nahm der Weltklimarat eine kleine Schönheitskorrektur vor. Die bis dato allseits bekannte mittelalterliche Warmzeit verschwand einfach aus dem Sachstandsbericht. Die mittelalterliche Warmzeit verschwand seit Entstehung der Hockeyschlägerkurve, die aus der Feder des Klimatologen Professor Michael Mann stammt. In einem Verleumdungsprozess vor einem kanadischen Gericht wollte Mann seine Computercodes und Rohdaten für seine Kurve nicht preisgeben. Er hatte den Geologen Professor Tim Ball verklagt, weil dieser 2011 in einem Interview Mann vorwarf, dass er sich der Fälschung bedienen würde und andeutete, dass er daher nicht an eine Uni, sondern in den Knast gehöre. Aufgrund der Hinhaltetaktik Manns wurde die Klage gegen Ball abgewiesen. Somit darf man weiterhin, zumindest Professor Tim Ball, gut, er lebt nicht mehr, aber rein theoretisch dürfte, wenn er noch leben würde, sagen, Michael Mann ist ein Fälscher. Ja, diese Hockeyschlägerkurve ist eine Fälschung. Klimawissenschaftler und Chefalarmist Professor Mojib Latif spielt bei der Klimahysterie ebenfalls eine sehr zweifelhafte Rolle. So sprach der Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome 1997 beim NDR von einer jahrelang anhaltenden Kältewelle. In einer Sendung von Markus Lanz, die 2023 ausgestrahlt wurde, behauptete Latif wiederum, dass Prognosen zur Klimaerwärmung von vor 30 Jahren genau eingetroffen seien. Die Pädagogen geben in der Regel die vorherrschende Meinung auch an die Jugendlichen weiter. Und wie sollen sie da auch die hohe Widersprüchlichkeit durchschauen? Zum Beispiel, dass das Deaktivieren unserer Atomkraftwerke sehr viel CO2 verursacht hat. Weil Atomkraftwerke sind komplett CO2-frei. Oder wie sollten sie auch erfahren, dass es der Regierung nicht unbedingt um Klimaschutz geht, sondern darum, junge Menschen auf Linie zu bringen, in ihre Richtung zu lenken? Denn ein Grünpolitiker, der wirklich Angst hat, dass die Welt untergeht wegen CO2, der schaltet nicht die Atomkraftwerke ab und setzt sich danach in den Flieger und düst um die halbe Welt. Zurück im Invalidenpark in Berlin. Das Protestcamp von Extinction Rebellion soll den Staat zum Einlenken zwingen. Mehr als 800 Teilnehmer werden erwartet. Hier soll nicht nur protestiert, sondern auch das Verhalten bei Festnahmen trainiert werden. Die Klimaideologie ist allgegenwärtig. Ich brauche in der Großstadt kein Auto. Ich kann die Öffis benutzen, die müssen natürlich billiger werden. Also Berlin ist schon sehr teuer, die Öffis. Ne? Aber wäre das nicht ein Einschnitt in die Individualität des Menschen, also ein Selbstbestimmungsrecht? Unsere Freiheit, ja. Wir nehmen uns die Freiheit heraus, überall hinzufliegen. Ein-, zwei-, dreimal im Jahr haben wir den großen ökologischen Fußabtritt. Und das beschränkt die Freiheit der anderen. Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit der anderen beginnt. Und es ist ein total falscher Begriff von Freiheit. Wir haben das Auto ja angesprochen, in der Stadt bräuchte man vielleicht kein Auto, aber viele fahren dann doch raus, ja, raus nach Brandenburg beispielsweise. Ja, man kann auch raus oder man könnte auch Carsharing machen, es gäbe viele Möglichkeiten. Man muss nicht Auto fahren und schon gar nicht SUV. Dass es weltweit renommierte Wissenschaftler gibt, die der Theorie vom menschengemachten Klimawandel widersprechen, wird völlig ausgeblendet und nicht als Diskussionsgrundlage akzeptiert. Ivar Gevær, der norwegische Nobelpreisträger zum Beispiel, wird ja nicht gehört. Und es gibt auch weitere, die ja dem widersprechen, ne, was der IPCC ja sagt, das postuliert. Ist spannenderweise immer wieder eine Ablenkungsdebatte, die geführt wird, wo so getan wird, als wäre es in der Wissenschaft noch ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu. Aber die Wissenschaft ist sich einig daran. Und das müssen wir endlich mal anerkennen. Auch die außerhalb. Ja, endlich. Wir können mal darüber reden. Auf der Grundlage möchte ich keine Interviews. 1.400 Wissenschaftler und Experten unterzeichneten 2022 einen offenen Brief, in dem sie erklären: Es gibt keinen Klimanotstand. Doch für kritische Stimmen ist im Weltklimarat kein Platz. Sie werden ins Abseits gedrängt und mundtot gemacht. So erging es dem dänischen Physiker Henrik Svensmark. Er hatte den Einfluss kosmischer Strahlung auf die Erdtemperatur entdeckt und gewagt, die Schuld des Menschen in Frage zu stellen. Den Chemieprofessor und Sozialdemokraten Fritz Fahrenhold grenzte man aus, weil er den Weltklimarat nicht als ein wissenschaftliches, sondern als ein politisches Gremium ansieht. Tatsächlich sitzen darin neben den 195 Regierungen auch 120 Lobbygruppen. Doch wenn an der Theorie einer drohenden Klimakatastrophe ernsthafte Zweifel bestehen, warum wird sie dann trotzdem wie ein religiöser Glaubenssatz verbreitet? Wem nützt das CO2-Dogma? Ja, dieses CO2-Dogma, das bezieht sich ja auf die Hockeyschlägerkurve, die ja ab dem Industriezeitalter schlagartig nach oben geht, also temperaturmäßig nach oben geht. Vorher hatten wir eine Schwankung im Mittelalter nahezu 200 Jahre lang. Und dieses CO2-Dogma nutzt natürlich einflussreichen Leuten, die sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung erneuerbarer Energien stecken. Blicken wir noch tiefer in die Strukturen der Angstmacher. Gruppen wie die Letzte Generation und Extinction Rebellion werden vom Climate Emergency Fund und der Equation Campaign finanziert. Hinter diesen stehen Männer mit viel Geld und Macht, darunter Mitglieder des Rockefeller-Clans. Oder auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Multimilliardär George Soros mischt ebenfalls mit. Die Unterstützung findet auf zwei Wegen statt. Zum einen personell. Weggefährten gründen die Fördervereine und stehen an ihrer Spitze. Zum anderen finanziell. Jedes Jahr fließen Gelder in Millionenhöhe. Und jetzt wird es interessant. Die reichen Hintermänner sponsoren nicht nur die militanten Aktivisten, die scheinbar gegen den Weltuntergang kämpfen, sondern auch die internationalen Gremien, die diesen Weltuntergang verkünden. Ja, obwohl die Eliten oder die Global Player, wie ich sie bezeichne, sehr gut vernetzt sind, machen doch viele von denen ihr eigenes Ding. Im Endeffekt, einerseits geht es darum, um auch zu verwirren, dann diese Zusammenhänge, ja, die sind ja alle miteinander verwoben. Diese zu erkennen, da muss man sehr viel recherchieren, man muss in die Tiefe gehen. Das kann man nicht gleich mit einmal erfassen. Soros etwa macht gemeinsame Veranstaltungen mit dem berüchtigten Club of Rome, eine Denkfabrik, die prominente Mitglieder hat. Etwa Bill Gates oder den inzwischen verstorbenen Morris Strong. Er war nicht nur enger Mitarbeiter der Rockefellers, sondern auch 1988 der Hauptinitiator des Weltklimarats. Regelmäßig schreiben Forscher des Clubs of Rome an den Jahresberichten über das Weltklima mit. So wie auch Forscher von Greenpeace. Die NGO wird mit Millionen vom Rockefeller Brothers Fund finanziert. Auch untereinander gibt es Verbindungen. Soros ist Mitglied in der von Gates gegründeten Organisation Breakthrough Energy, zu Deutsch Durchbruchsenergie. Diese investiert in grüne Technologien und hat mit der Europäischen Union ein Abkommen geschlossen, den European Green Deal. Im Ganzen ergibt sich ein wahres Spinnennetz. Eigentlich geht es nicht nur allein um Profit. Ja, das ist nur nebenläufig, sondern es geht im Endeffekt um Machtinteressen, es geht um die Kontrolle. Sie wollen natürlich als der Mächtigste hervorgehen aus dieser Agenda, ne? Und daher verfolgen auch viele, also ob es nun Rockefeller sind oder ob es nun Gates ist, Bill Gates, sie haben alle ihre eigenen Interessen und wollen doch ganz oben an der Spitze der Pyramide stehen. Es bringt den Beteiligten neben großem Einfluss auch Profit ohne Ende. Die Rockefellers haben ihr riesiges Vermögen mit Hilfe der Ölbranche angehäuft. Doch bereits im Jahr 2014 kündigten sie eine Abkehr von fossilen Energien an. Stattdessen setzten sie jetzt auf ein neues Pferd: erneuerbare Energien. Bill Gates ist spätestens 2015 mit Breakthrough Energy voll in die grüne Industrie eingestiegen. Sein neuestes Projekt, die QuantumScape-Aktie. Gemeinsam mit Volkswagen investiert er in die Entwicklung leistungsstarker Batterien für E-Autos. Kommt es zu einem gesetzlichen Verbrenner aus, ist ihm ein großer Geldsegen gewiss. George Soros hat 2009 nicht weniger als 10 Millionen US-Dollar in die Energiewende gesteckt. 2021 und 2022 investierte er Milliardensummen in die bisher schwächelnde amerikanische E-Automarke Rivian. Und sollte es zu einem Verbrenner auskommen, dann wissen wir, dass sie sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja? Weil jeder ist angehalten, jeder der Bürger, die noch Auto fahren wollen, müssen sich dann ein E-Auto kaufen, zwangsweise. Und somit steigt der Gewinn natürlich exorbitant nach oben. Zurück nach Berlin. Eine Gruppe der letzten Generation hat versucht, den großen Stern, einen Hauptverkehrsknotenpunkt der Stadt, lahmzulegen. Doch diesmal ist die Polizei eingeschritten. Anstelle von Chaos und medialer Aufmerksamkeit gibt es traurige Gesichter und Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Ende erhalten die Klimajünger einen Platzverweis und müssen unverrichtete Dinge abziehen. Ihnen geht es womöglich wirklich um den Schutz der Natur. Doch was wollen die einflussreichen Sponsoren und Strippenzieher im Hintergrund? Ist Profit ihr einziger Antrieb? Ja, es geht um ein globales Konstrukt, das installiert werden soll. Also man möchte eine sogenannte eine Weltkonstellation oder eine Weltregierung schaffen, die von den Eliten kontrolliert wird. Der Club of Rome, der eng mit dem Weltklimarat vernetzt ist, träumt sogar von einer Steuer auf Kohlendioxid und von einer anderen Welt. Auch das sogenannte Altbacher Papier, das von einflussreichen Globalisten und dem damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der Verbindungen zum Club of Rome genießt, 2010 formuliert wurde, beschreibt eine düstere Vision. Mittels der CO2-Steuer wird das Geld aus den reichen Nationen abgezogen und umverteilt. Es kommt aber nicht den Armen zugute, sondern dient der Errichtung einer Weltregierung. Finanzschwache Länder müssen Ökokredite aufnehmen und sich strengen Klimavorschriften unterwerfen. Bald schon stürzen sie in die Schuldenfalle. Die Menschheit ist in diesem Konzept die große Feindin des Klimas. Durch Geburtenkontrolle wird sie dezimiert, Frauen erhalten Bonuszahlungen, wenn sie auf Kinder verzichten. Und das betrifft natürlich alle Menschen auf Erden, denn alle sollen ja kontrolliert werden, wie ist der CO2-Abdruck, wie viel CO2-Verbrauch haben wir. Wenn wir weniger CO2 verbrauchen, dann bekommen wir Bonuspunkte. Das läuft alles elektronisch, das soll dann alles digital laufen. Also ich sag nur Digitalgeld. Natürlich wird das Klima wieder vorgeschoben, aber im Endeffekt geht es darum, uns digital komplett zu kontrollieren. Distinguished Heads of State and Government, Excellencies. Mit der Operation Klimawandel lassen sich zentrale Planungssysteme installieren. Wie zum Beispiel in Form von 15-Minuten-Städten, wie sie auch von Klaus Schwab und seinem Weltwirtschaftsforum gefordert werden. Jeder Punkt der Stadt soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 Minuten erreicht werden können, sodass man gar kein Auto mehr für die Arbeit oder den Einkauf benötigt. Hört sich gut an, dient aber in Wirklichkeit der Kontrolle der Bewegungsfreiheit. Den Menschen soll es nämlich nur noch 100 Mal im Jahr möglich sein, von der einen 15-Minuten-Zone in die andere 15-Minuten-Zone zu gelangen. In diesem Zusammenhang ist auch das bargeldlose Zahlen vorgesehen, womit der CO2-Abdruck eines jeden Einzelnen genauestens überwacht werden kann. In New York soll dazu schon demnächst ein Testprojekt anlaufen. Das ist ein Willkürsystem und es kann einfach nicht kein gutes System sein. Also jeder, der die Freiheit liebt, der sagt, ich möchte mal einfach mal in die Berge fahren, ich möchte mich dort erholen, dem ist das verwehrt. Ja? Also wenn er sich halt nicht fügt, ne? Wenn er sich keine Mühe gibt, um sein CO2-Konto positiv zu halten. Und das ist ganz klar eine Diktatur. Also es ist eine Weltdiktatur, die eben weltweit global umgesetzt werden soll. 11. Mai 2022, Schwedt an der Oder. Diese Aufnahmen zeigen Jugendliche der letzten Generation bei einer Sabotageaktion gegen die Ölraffinerie in Schwedt. Zuerst verschaffen sie sich illegal Zutritt auf das Gelände, ketten sich an Rohre und manipulieren ein Pipeline-Ventil. Mehrere Tage musste die Anlage deswegen stillstehen. Es folgten Hausdurchsuchungen und Strafbefehle gegen die Saboteure. Und erstmals traute sich ein deutsches Gericht näher hinzusehen. Am 16. Mai 2023 erkannte das Landgericht Potsdam den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung. Wird die Justiz endlich tätig? Die Zeit drängt, denn mit Hilfe ihrer Klimasoldaten will eine kleine, undemokratische Clique die neue Weltordnung so schnell wie möglich Realität werden lassen. Inzwischen hat die CO2-Panik breite Teile der Gesellschaft erfasst. Doch es regt sich Widerstand. Überall in Deutschland finden Protestveranstaltungen statt, auf denen der grüne Wahnsinn abgelehnt wird. Auch wenn Schwab, Gates und Co. von einer völligen Kontrolle des Menschen träumen, so ist doch besonders hier in Deutschland das Automobil ein Symbol der Freiheit. Eine Freiheit, die nicht jeder kampflos hergeben wird. Für mich persönlich ist das eine Sache, da muss man aufklären, da muss man gegen angehen, man muss die Leute auf, da muss die Jugend aufklären, man muss solche Leute, die sich für die Klimakleber hingeben, man muss sie aufklären, in welche Richtung das läuft, damit sie verstehen, wessen Spiel sie spielen. Und wir haben schon Tote. Es ist schon eine Radfahrerin infolge dieser Klimaaktivisten, dieser Klimaanschläge, so würde ich sagen, ums Leben gekommen.